Sechstes Kapitel: Bauplan und Handlungsmechanismus der dramatischen Jesusdichtung. Das Geheimnis der Evangelien als Literaturgattung ergründen heißt den Bauplan verstehen lernen, nachdem das vierfache Gesamtevangelium gleichsam als eine vierschiffige Basilika errichtet wurde. Wer sich nicht die nötige kritische Sachkenntnis erworben hat, wird nicht imstande sein, das seltsame Liniengewirr der evangelistischen Planzeichnung zu durchschauen. Wir haben das an den vergeblichen Bemühungen, die bisher in dieser Hinsicht gemacht wurden, bestätigt gefunden. Das Verständnis für den Aufbau des Evangelientempels kann nur die Entdeckung des geheimen Bauplanes öffnen. Und nun sind wir in der glücklichen Lage, durch unsere Untersuchungen in den Besitz dieses Chiffreschlüssels gelangt zu sein. Das Generalergebnis unserer bisherigen kritischen Begutachtung der Evangeliensubstanz lässt sich in zwei knappen Sätzen niederlegen. Erstens, die Evangelien sind nicht als natürlich entstandene Traditionsniederschläge wirklicher, urchristlicher Geschichte anzusprechen. Sie bieten vielmehr durch und durch Tendenzdichtung, die aber ihres praktischen Zweckes wegen als historische Biografie getarnt wurde. Zweitens, die Evangelien sind nicht im zweiten Jahrhundert von verschiedenen Verfassern nacheinander erdichtet worden, wie fälschlicherweise noch alle bisherigen Leugner der Geschichtlichkeit Jesu annahmen, sondern sie stellen das einheitliche Gemeinschaftserzeugnis einer dichterischen Aktion des Hochmittelalters dar. Mit dieser Erkenntnis halten wir bereits den Schlüssel zum Fabrikationsgeheimnis der Evangelienmasse in der Hand. Wir müssen die Aufmerksamkeit nicht auf ein einzelnes Unterevangelium richten, sondern alle vier Evangelien zusammengefasst als dichterischen Einheitskörper betrachten. Um den allen Evangelien als dichterische Einheit zugrunde liegenden Gemeinschaftsbauplan also handelt es sich. Hiermit ist sozusagen ein kritisches Formalprinzip statuiert, von dem wir uns leiten lassen können. Es fehlt noch ein Materialprinzip als vorwärtstreibender Faktor des Untersuchungsprozesses. Wir finden es im Gesamtevangelium selbst, wo es klar ausgesprochen vorliegt. Das Materialprinzip liegt eingeschlossen in der Grundidee des Jesus-Dramas und lautet: Gott Vater hat seinen Sohn dahingegeben, damit er in der Gestalt eines wirklichen Menschen durch seinen freiwilligen Sühnetod die sündige Menschheit erlöse und wieder mit Gott versöhne und vereinige. Erstens, der Mechanismus der Handlung. Um hinter das Aufbaugeheimnis des Gesamtevangeliums zu kommen, wollen wir uns einmal in die Rolle und Lage der spätmittelalterlichen Dichterphilosophen versetzen, die die dichterische Aufgabe vor sich sahen, das Jesus-Drama gemäß der von ihnen festgelegten Grundidee, die Versöhnung der sündigen Menschheit durch den Sühnetod des Gottessohnes Jesu, zu entwerfen und szenisch aufzubauen. Wir wollen versuchen, geleitet von dieser gegebenen Idee, durch eigenes Nachdenken eine Jesusdichtung zustande zu bringen. Zuerst handelt es sich darum, die Handlung in großen Umrissen zu konstruieren. Da müssen wir uns darauf besinnen, dass wir nicht den Lebenslauf eines gewöhnlichen Menschen ersinnen sollen, sondern das Schicksal eines zwar wirklichen Erdenmenschen zu erdichten haben, der aber nach der Grundidee zugleich göttlichen Wesens sein muss. Und zwar soll sich nach dem wohlüberlegten Plan der Dichtergenossenschaft das Wirken dieser zweifach gestalteten Persönlichkeit zur Zeit des römischen Kaisers Augustus unter den Juden abgespielt haben. Die mittelalterlichen Fälscher waren einsichtig und vorsichtig genug, die Geschichte Jesu über mehr als 1000 Jahre zurückzudatieren. Da der Held unserer Dichtung zugleich wirklicher Mensch und wirklicher Gott, also Gottes Sohn, sein soll, so dürfen wir nicht verfehlen, in dem zu entwerfenden Gesamtevangelium beide Seiten gebührend hervortreten zu lassen. Schon nach einigem Nachdenken werden wir es zweckmäßig finden, das Gesamtevangelium vorerst in zwei Unterabteilungen zu zerlegen. Das heißt, das Evangelium in zwei Fassungen zu konzipieren, um in der ersten Fassung, dem synoptischen Evangelium, hauptsächlich die menschlich-irdische Seite Jesu, in der zweiten Fassung, dem Johannesevangelium, aber vor allem die göttlich-himmlische Wesenheit dieser Person zur Geltung zu bringen. Selbstverständlich dürfen wir in der ersten Rezension nicht völlig die göttliche, in der zweiten Fassung nicht ganz und gar die rein irdische Wesenheit unbetont lassen. Gezwungen einmal durch die mit der Grundidee zwangsläufig gegebene Zwiespältigkeit bzw. Mehrdeutigkeit des Evangeliums, veranlasst ferner durch die faktische Unmöglichkeit, die einzelnen erdichteten Tatsachen starr und eindeutig zu fixieren, sehen wir uns genötigt, das synoptische Evangelium noch einmal zu unterteilen. Um die Fülle der unbedingt nötigen Widersprüche unterbringen zu können, ergibt sich, dass nach dem Widerspruchsschema A und B und AB drei Fassungen zweckmäßig sind. Wir bestimmen also drei Evangelien als menschlich-irdisch betonte Biografien unseres Helden. Der Aufbauplan der Jesusdichtung wäre damit in rohen Grundzügen entworfen. Wie sich nun das Leben und Wirken dieses göttlichen Menschen im Rahmen des Gesamtplanes vorerst in allgemeinen Situationen zu gestalten hat, das auszusinnen, kostet uns keine besondere Kraftanstrengung, denn sein Wirken ist diesem Jesus ja zwangsläufig durch seine Lebensaufgabe, die Grundidee Erlösung der sündigen Menschen, ideell vorherbestimmt und vorgezeichnet. Es ist leicht einzusehen, dass Jesus, der Mensch, sich als Beauftragter Gottes, als sein Prophet, sein Sprachrohr benehmen muss, der seinen Landsleuten über den wahren Willen Gottes, über die von der Genossenschaft zu propagierende neue christliche Lehre Aufklärung zu geben hat. Also erdichten wir Szenenbilder, die diesen jüdischen Propheten zeigen, wie er als Rabbi im Lande umherzieht und die neue, rechte Sittlichkeit verkündet. Eine neue Sittlichkeit müssen wir ihn schon predigen lassen. Wollten wir ihn einfach nur alte Moraldinge wieder aufwärmen lassen, dann würden wir ihn eben nicht als den Propheten brauchen und schildern können, den wir, das heißt die mittelalterlichen Fälscher, für den zu verfolgenden praktischen Zweck nun einmal nötig haben. Über diesen praktischen Zweck des Fälschungsunternehmens erfahren wir Näheres im nächsten Kapitel. Da dieser Auserwählte Gottes gleichzeitig göttlichen Ursprungs sein soll, so ist er ja auch tatsächlich imstande, besser als alle früheren Propheten, die bloße Menschen waren, seines himmlischen Vaters wahren Willen zu offenbaren. Die neue christliche Lehre der Sittlichkeit wird auf diese Weise zur einzig wahren, zur wirklich göttlichen, zur unbedingt verpflichtenden, alle anderen früheren und späteren Moralgebote als abgetan hinter sich lassenden Willensoffenbarung Gottes. Dass also unser Held gegen die alte Sittlichkeit auftreten und wettern muss, versteht sich von selbst, und dementsprechend haben wir unsere Szenen auszugestalten. Wir wollen nun vorläufig unsere Rolle als Erfinder der Jesusdichtung kurz unterbrechen, um einige notwendige und grundsätzliche Bemerkungen einzuflechten über zweitens das Wesen der christlichen Sittlichkeit.